Kundgabennummer 8164 vom 30.04.1962. Wer ausharret bis zum Ende. Und wer ausharret bis zum Ende, der wird selig werden. So lautet meine Verheißung, die wohl die größte Anforderung stellt an euch, dass ihr ausharren sollet bis zum Ende. Es wird nur eine kleine Herde sein, an der sich diese Verheißung erfüllen wird. Denn es wird eine große Glaubensprobe von euch gefordert, deren Bestehen viel Kraft und innige Verbindung mit mir bedingt, weil mit aller Schärfe vorgegangen wird gegen die Gläubigen von Seiten der Machthaber und der Mensch nur Widerstand leisten kann mit meiner Unterstützung, wenn er meine Kraft in Anspruch nimmt, die ihm in inniger Verbindung mit mir zuströmt. Er muss mir angehören, mit ganzem Willen, mit ganzer Seele. Und die Kraft seines Glaubens an mich wird ihm auch die Stärke geben zum Widerstand. Dann wird er eher sein Leben hingeben als mich, den er als liebevollsten Vater erkannt hat und von dem er sich nimmermehr trennen will. Und diese Glaubensstärke und Liebe zu mir werde ich ihm lohnen, denn er wird selig werden. Diese kleine Herde, die mir treu bleiben wird, auch im schärfsten Glaubenskampf, werde ich erretten aus höchster Not. Ich werde sie versetzen an einen Ort des Friedens, um ihnen dann die neu gestaltete Erde wieder zum Aufenthalt zu geben, auf dass eine neue Zeit beginne, eine Zeit des Friedens und der innigsten Verbundenheit mit mir, der ich selbst dann unter den Meinen weilen kann, weil ihre große Liebe zu mir dies zulässt. Der Lohn ist wahrlich groß, aber die Meinen haben ihn verdient, denn die letzte Zeit auf dieser Erde wird überaus schwer sein für sie. Und dennoch bleiben sie mir treu. Sie harren aus bis zum Ende und ich helfe ihnen wahrlich mit allen Mitteln, jene Glaubensstärke zu erreichen, denn ich offenbare mich ihnen zuvor schon in vielerlei Weise. Ich komme selbst im Wort zu ihnen und meine direkte Ansprache lässt ihre Liebe und ihren Glauben lebendig werden. Der ständige Verkehr mit mir erfüllt sie mit einer Liebe, die sich ständig erhöht. Ich greife in ihr Leben oft wunderbar ein und ich werde auch sichtbar zu denen kommen, die in größter Not meiner harren und fest glauben, dass ich ihnen helfe. Ich werde keinen ohne Trost und Zuspruch lassen. Ich werde alle stärken, dass sie auch das Schwerste zu ertragen vermögen. Und sie werden an mich glauben und mir felsenfest vertrauen. Und ihren Glauben lasse ich nicht zu Schanden werden. Und so werden sie jeden Tag harren auf mein Kommen, auf ihre Rettung, bis ich selbst sie holen werde, weil die Zeit erfüllt ist, weil ich dem Treiben meines Gegners ein Ende setze und ihn in Ketten schlage samt seinem Anhang. Und es wird der Tag des Gerichtes eine völlige Umgestaltung der Erdoberfläche bringen. Es werden alle Schöpfungen in, auf und über der Erde und alle Kreaturen aufgelöst werden und eine neue Verformung eingehen. Es wird für alle Menschen der Tag des Endes der alten Erde gekommen sein. Und nur wer zu den Meinen gehört, der wird emporgehoben von der Erde und der Zerstörung entgehen, während der Anhang meines Gegners voller Entsetzen den Untergang vor Augen sieht und von der Erde verschlungen wird. Denn die Erde in ihrer alten Gestaltung hat aufgehört zu sein. Doch es wird wieder eine neue Erde erstehen. Es wird eine neue Erlösungsepoche beginnen und diese neue Erde wird bevölkert sein von denen, die mir treu geblieben sind bis zum Ende. Und sie werden selig sein, wie ich es ihnen verheißen habe. Denn es hat mein Gegner lange Zeit keine Macht mehr über die Menschen. Denn diese sind mir in Liebe verbunden. Und darum werde ich selbst unter ihnen weilen können. Und alle Not hat ein Ende. Es ist wieder Frieden auf Erden. Es ist ein paradiesischer Zustand in Harmonie und Seligkeit, wo nur noch die Liebe regiert. Amen.